Nun, es ist die Erntezeit und wir nähern uns dieser Erntezeit immer mehr. Und that's what we're going to be speaking about a little bit this morning. Und darüber wollen wir auch heute Morgen sprechen. Sowing and reaping, the harvest that comes to the believer. Und so über das Säen und über das Ernten und über die Erntezeit, die für den Gläubigen kommt. So if you would please, and you have your New Testament with you, open up to Galatians chapter 6. Also wenn ihr das möchtet und eure Bibeln dabei habt, dann öffnet Galater 6. Galatians chapter 6, we're going to read verse 9 to start. Wir wollen beim Vers 9 zu lesen beginnen. Let's just quiet ourselves to receive from the Lord here. Lord, just bless your word to your people. Wir wollen jetzt ruhig werden vor dem Herrn, um von Gott zu empfangen. Herr, segne dein Wort für deine Leute. So, verse 9 says, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we don't give up. Im Vers 9 heißt es, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. And I find that there's a lot of reality packed into this one verse. Und für mich steckt da sehr viel Realität in diesem einen Vers. A lot of Christian experience comes out of these pages to me. Eine ganze Menge an christlicher Erfahrung spricht da zu mir aus diesen Zeilen. Let us not grow weary of doing good. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Because we can grow weary of doing good. Weil wir können ermüden, wenn wir Gutes tun. And this is a reality that a lot of us have to deal with. Und das ist eine Realität, mit der sich viele von uns auseinandersetzen. I should say it's a reality that every believer must deal with. Ich sollte eigentlich sagen, jeder gläubige Mensch muss sich mit dieser Realität auseinandersetzen. That in doing good there's a opportunity to become weary. Dass im Gutes tun eben auch die Möglichkeit steckt, sich zu ermüden. That can be weary in our mind, in our body. Das kann bedeuten, müde zu werden in unserer Gesinnung oder in unserem Leib. Weary in our emotions is even worse. Oder sogar was noch schlimmer ist, müde zu werden bei unseren Gefühlen. Weariness of spirit even. Sogar das Müdesein des Geistes. But I believe God wants to give us a message today where he's saying, don't weary in doing good. Aber ich glaube, Gott möchte uns heute in der Botschaft sagen, werdet nicht müde im Gutes tun. And he doesn't just say that. Und er sagt es nicht bloß. Don't be weary. Also werdet nicht müde. But he revives us. Sondern er bringt uns wieder zum Leben. And God always does way more than I think he will do through his message of his word. Und ich glaube, dass Gott immer viel, viel mehr tut jetzt, als durch die Botschaft seines Wortes hier. I'm believing today that God really wants to revive weary souls and spirits. Ich glaube heute, dass Gott wirklich ermüdete Seelen und Geister wieder zum Leben bringen möchte. To revive his body. Er möchte seinen Leib wieder lebendig machen. His people. Seine Menschen. Now, how many of you feel like you could use a little bit of reviving today? Nun, wie viele von euch haben so das Gefühl, dass ihr ein wenig diese Erfrischung brauchen könnten? If you want to put, now, you don't actually have to put up your hand. Also ihr müsst nicht eure Hand heben. In a way, we should all just say me, right? Also auf gewisse Weise sollten wir alle sagen, ja, ich. Every one of us. Jeder einzelne von uns. Oh Lord, I need reviving today. Oh Herr, ja, ich brauche dieses Lebendigwerden wieder. I'm of the dust. Ich bin vom Staub. Ja. I need your spirit in me really every moment. Und ich brauche jeden Moment deinen Geist so in mir. So yes. Also ja. I need reviving, God. Ich brauche diese Wiederbelebung, Herr. And he does it. Und macht es auch. Somehow he does it in our spirits. Auf gewisse Weise tut es in unserem Geist. So when this verse says, let us not grow weary of doing good. Also wenn es in diesem Vers heißt, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. We start to enter into the belief that our God will revive us to do good. Dann sollten wir da hineingehen in diesen Glauben, dass Gott uns wiederbeleben möchte und wird. But it's honest, isn't it? I mean, there's weariness in this world. We shouldn't deny that. Aber lasst uns ehrlich sein. Es gibt dieses Ermüden in der Welt, nicht wahr? We are the fish going upstream. Wir sind die Fische, die gegen den Strom schwimmen. And as you've heard, any dead fish can float downstream, right? Und ihr wisst, jeder tote Fisch, der zieht mit dem Strom. But to go upstream. Aber gegen den Strom. It's wearying at times. Das ermüdet. Or maybe we could say wearying all the time. Oder eigentlich könnten wir sagen, das ermüdet immer. But in your doing of good, don't be weary, brothers and sisters. Aber im Gutes tun, ermüdet nicht, meine Brüder und Schwestern. Because the Lord revives his people to do good. Weil der Herr seine Leute wieder belebt, um Gutes zu tun. But it also here sets a hope before us. Aber er zeichnet uns hier auch solch eine Hoffnung. And that's something I think God's wanting to do this morning. Und ich glaube, das ist es auch, was Gott heute Morgen ausdrücken möchte. In due season, we will reap. Zu bestimmten Zeit werden wir ernten. And it's becoming the season for reaping, for harvesting. Und es ist Zeit zum Ernten. And celebrating. Und zum Feiern. The goodness of God, the bounty that He gives. Die Güte Gottes und das überreiche Maß, das Gott gibt. And we believers are wanting to anticipate that. That's the joy that the Lord sets before us. Und als gläubige Menschen wollen wir das vorwegnehmen. Das ist die Freude, die uns der Herr vor Augen He setzt. He sets a hope before every believer. Er stellt uns diese Hoffnung vor. You're gonna reap. Ihr werdet ernten. You will reap. Ihr werdet ernten. I promise you, God says. Ich verspreche es euch. There's a harvest for you. Es gibt eine Ernte für euch. You're gonna reap, buddy. Ihr werdet ernten, Leute. Come on, keep going. Geht weiter. Don't give up. Gebt nicht auf. You're gonna reap. Ihr werdet ernten. He sets that before us as a promise of His own being to us. Und das zeichnet er uns vor unsere Augen als ein Teil seines eigenen Wesens. And there's one more thing I think God wants to do this morning. Und ich glaube, es gibt noch etwas, was Gott heute Morgen tun möchte. And I hope I can communicate it effectively at the end. Und ich glaube, also ich hoffe, dass ich das auch effektiv euch mitteilen kann. He wants to give us something in our minds. He wants to give us some idea, let's say. Er möchte uns eine Art Idee in unsere Gesinnung geben. That inspires and motivates us to do good. Welche uns inspiriert und auch motiviert, Gutes zu tun. To say yes to Him for the right reasons. Und Ja zu ihm zu sagen, aus den richtigen Gründen. So that's coming later. Das kommt dann später. But let's back up to verse 7 and 8. Aber gehen wir zunächst zurück zu den Versen 7 und 8. And I'm going to give a little title for these two verses called The DNA of the Universe. Und ich werde diesen zwei Versen jetzt einen Titel geben, und zwar würde ich es nennen die DNA des Universums. So verse 7, don't be deceived. Also Vers 7, irrt euch nicht. God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap. Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Now, unfortunately, we have to, first of all, I think I have to deal with a little bit of a negative view of these verses. Nun, zunächst einmal, glaube ich, müssen wir uns mit einer negativen Ansicht dieser Verse beschäftigen. Because a lot of us have grown up in negative type of legalistic environments, perhaps. Weil viele von uns vielleicht in einer sehr legalistischen, gesetzlichen Umgebung and aufgewachsen we read this, sind. We read this part, und wenn wir diese Schrift lesen, and what comes into our mind is the memory, und was dann in unseren Gedanken so vor sich geht, of a hard kind of something like, you're gonna reap what you sow, young man. Ist einfach vielleicht so, nun, du wirst schon ernten, was du gesät hast, junger Mann. Kind of a shaking of the head and like, yeah, you're gonna get yours. Du wirst schon bekommen, was dir zusteht. Just you wait and see. Wart nur. Yeah. Wart nur. Du wirst you're schon gonna sehen. Reap what you sown. Du wirst ernten, was du gesät hast. But I think it's a completely different angle. It's a positive thing. It's talking about reward and blessing. Aber ich glaube, wir sollten das aus einem komplett anderen Gesichtspunkt betrachten. Es geht um Belohnung. Let's look at it kind of piece by piece, because this is the DNA of the universe. Schauen wir uns das stückweise an, weil ich glaube, das ist die DNA des Universums. This is where you live. Das ist es, wo wir leben. These verses. Diese Verse. It's where I live. Wo ich lebe. And it's in everything that we do, all of our decisions. Und zwar in allen unseren Entscheidungen, die wir treffen. And overall, generally. Und allgemein gesprochen. Rather than an angry, you're gonna reap what you sow. Also anstelle eines zornigen, nun, du wirst ernten, was du gesät hast. God is saying. Sagt Gott. You're gonna reap. Du wirst ernten. What you sow. Was du gesät hast. You're gonna reap. Du wirst es ernten. When you sow. Was du gesät hast. Because that's how I've made things. Weil so habe ich die Dinge gemacht. Because that's how I am. Und so bin ich. That's what I've done with this world. Das habe ich gemacht mit dieser I've Welt. Made it in this way. Ich habe sie auf diese Weise geschaffen. So don't get discouraged. Also werde nicht entmutigt. Don't get tired. Werd nicht müde. Okay, get tired sometimes, but don't stay tired. Ja, du wirst schon müde werden manches Mal, aber bleib nicht Ask müde. For reviving from the Lord. Bitte dann um diese Wiederbelebung vom Herrn. Because this is my world. Weil das ist meine Welt. And I've made it. Und ich habe sie And geschaffen. I've given it to you. Und ich habe sie dir gegeben. And you're gonna reap. Und du wirst ernten. You're gonna reap. Du wirst ernten. Be careful to sow. Und achte darauf, dass du säst. And continue on. Und fahr fort darin. What do we learn here in these verses? Was wir hier in diesen Versen Point lernen, number one is that we're all sowing. Der erste Punkt ist, dass wir alle säen. We're all sowers. Dass wir alle Sehende sind. We're all farmers. Wir sind alle Bauern. And I think God's a farmer. Und ich glaube, Gott ist auch ein Bauer. Because this is his world. Weil das ist seine Welt. He has chosen and to make things in such a way that there's seeds, right? Er hat die Dinge ja so geschaffen auf diese Weise, dass es Samen gibt. I find it interesting that even in Genesis he mentions seeds a couple times. Und ich finde das schon interessant. Sogar im ersten Buch Mose werden einige Male die Worte seeds Samen ausgesprochen. Die Samen der Vegetation. Seeds in the fruit. Auch die Samen der Früchte. And he plants the seed of the word in our hearts. Und er pflanzt diesen Samen des Wortes in unsere Herzen hinein. And we could say that the Holy Spirit is like a seed planted in us. Und wir könnten auch sagen, dass der Heilige Geist wie eine Pflanze in uns ist, die gesät wird. Gets planted, doesn't it? Das Evangelium wird gesät. And God's a farmer. Und Gott ist ein Bauer. And so this is his world that you're living in. Und das ist die Welt, in der wir leben, seine Welt. So we are all sowers. That's point number one. Also Punkt 1, wir sind alle Aussehende. And secondly, und zweitens, we either sow to flesh, entweder sehen wir auf dem Fleisch or to spirit. Oder wir sehen auf dem Geist. And I think I'll come back to that. Und ich werde dann darauf zurückkommen. But there's another point here that's very important in verse 7, the first phrase. Aber es gibt noch einen weiteren Punkt hier Don't in Vers 7, der wichtig ist. Da heißt es, lasst euch nicht täuschen. Very, very important in this passage. Also irrt euch nicht, das ist sehr wichtig hier. Don't be deceived. Irrt euch nicht. So that means what? Was that bedeutet means das? It's possible to be deceived, first of all. Zunächst einmal, es heißt, dass es möglich ist, dass man sich irren very kann. Possible. Und zwar sehr möglich. And as we've been listening to Pastor Rob over the last few weeks, und wenn wir Pastor Rob zugehört haben die letzten paar Wochen, wouldn't we agree as we look around in Austria and Europe, würden wir da nicht übereinstimmen, wenn wir uns so umblicken, hier in Österreich und auch in Europa, dass es eine Täuschung gibt? I mean, couldn't we even call it a great deception? Ich meine, könnten wir das nicht sogar eine große Täuschung nennen? Wow, there is a veil. Da gibt's einen Schleier. There's something dark and cloudy. Da gibt's etwas Dunkles, was bewölkt ist. And Pastor Rob is urging us. Und Pastor Rob drängt uns dazu. To shine in Vienna. Zu leuchten hier in Wien. Don't be deceived. Also lasst euch nicht täuschen. He's calling us to rebuild the wall of testimony. Er ruft uns dazu auf, die Mauern des Zeugnisses wieder aufzubauen. And we can do it. Und wir können das tun. Don't be deceived. Lasst euch nicht täuschen. It's the enemy that says you can't do it. Der Feind sagt, wir schaffen das nicht. It's the enemy that says, did God really say right? Und es ist der Feind, der sagt, hat Gott wirklich das gesagt? Ja. It's the flesh that gets tired and starts to deceive. Und es ist das Fleisch, das da ermüdet und sich täuschen lässt. That's very important in this passage. Aber was sehr wichtig ist bei diesen Zeilen, don't be deceived. Irrt euch nicht. And if we feel like we're deceived, und wenn wir das Gefühl haben, dass wir uns irren, ask God to take away that veil. Dann bittet Gott darum, dass er euch diesen Schleier wegnimmt. Take away that cloudy confusion. Dass er diese bewölkte Sache da wegnimmt, diese Verwirrung. Take away that thought that says, yeah, but we can't do anything. Dass er diesen Gedanken wegnimmt, wo wir sagen, na, wir schaffen nichts. That's deception. Das ist Täuschung. Throw that away. Schmeißt das weg. God can do all things. Gott kann alles tun. All things are possible with God. Alle Dinge sind möglich mit Gott. Do you believe is the question. Die Frage stellt sich, glauben wir das? Or are you deceived? Oder lassen wir uns täuschen? Am I deceived? Bin ich da in der Irre? Do not be deceived. Irrt euch nicht. Look to God. Schaut auf Gott. He'll take away that deception. Er wird diese Täuschung wegnehmen. And how? Und wie macht er das? Well, we look to his world. Nun, wir schauen auf sein Wort. That next phrase. God is not mocked. Der nächste Satz. Gott lässt sich nicht verspotten. God cannot be mocked. Gott kann man nicht verspotten. By his own creation. Durch seine eigene Schöpfung kann er nicht verspottet werden. And that's what I'm believing this context is. Und ich glaube, von diesem Kontext her versteht sich diese Stelle. That because God has made our environment, he's made this system. Weil Gott hat unsere Umgebung geschaffen, er hat dieses System geschaffen. Paul is saying, don't be deceived, God can't be mocked. Und Paulus sagt, nun irrt euch nicht, Gott kann man nicht spotten. When God says, the servant of all will be greatest in the kingdom of God. Und wenn Gott sagt, der Diener aller wird der größte sein im Königreich Gottes. Ask yourself. Dann stellt euch selbst die Frage. Will he be mocked? Lässt er sich verspotten? Will that not happen? Wird das nicht eintreffen? Is there something going to be in the system that breaks down? Wird es etwas geben in diesem System, das zusammenbrechen wird? And God at the end is like, oh, wow. Und Gott am Ende dastehen wird und sich wundern wird? So the servant wasn't first after all. Der Diener steht nicht an erster Stelle jetzt. Man, I gotta go back to the drawing board here. Moment, da muss ich nochmal zurück zur Zeichentafel. What happened? Was ist geschehen? Angels, what happened here? What went wrong? Engel, was ist passiert? Wo haben wir einen Fehler gehabt? God won't be mocked. Gott lässt sich nicht verspotten. When he says servants are exalted in the kingdom, wenn er sagt, dass die Diener im Königreich erhoben sein werden, it'll happen. Dann wird es so geschehen. When he says the meek will inherit the earth, wenn er sagt, dass der Sanftmütige die Erde erben wird, does anyone want to disagree with that right now? Ist dann jemand gegen diese Sache? Maybe someone would like to talk to me afterwards. Ja, vielleicht möchte jemand mit mir danach darüber sprechen. But before God, aber vor Gott, you don't believe it? Glaubt ihr das nicht? Do I believe it? Glaube ich es? The meek will inherit the earth. Der Sanftmütige wird das Erbe It's antreten. The DNA. Das ist die DNA. It's how I made stuff. Das ist so, wie ich die Sache gemacht habe. That's my mind. Das ist meine Gesinnung. That's my way. Das ist die Art und Weise, wie and ich I es gemacht habe. My ways and my mind is higher than yours. Und versteht, meine Wege sind viel höher als eure. That's why I say, don't be deceived. Deshalb sage ich, irrt euch nicht. That's why I say, receive the word planted in you, receive it in meekness and faith. Deshalb sage ich, empfangt, nehmt das Wort auf in Sanftmut und Demut und Glauben. Someone I was talking to said, yeah, sure, the meek will inherit the earth. Mit jemandem habe ich einmal gesprochen und der hat gesagt, ja, sicherlich, der Sanftmütige wird Erbe haben. After everyone else has had their chance at it, no one else wants it anymore. You know? Nachdem jeder andere schon bekommen hat, ja, und es nicht mehr wollte dann. But God is saying, I'm gonna give you the earth. Aber Gott sagt, ich werde dir die Erde geben. Paul says in Corinthians, all things are yours. Paulus sagt im Korintherbrief, alle Dinge gehören euch. When Jesus says, lose your life for my sake and you will find it, will he be mocked? Als Jesus sagte, lasst euer Leben und ihr werdet es finden, lässt er sich dann spotten? When we act on that in faith, will we also be mocked along with God? Also handeln wir dann im Glauben an auf dieser Grundlage und werden wir dann verspottet werden? It's impossible, right? Das ist unmöglich. His way will be exalted in the end. Sein Weg wird am Ende wirklich erhoben sein. And don't be weary in doing good. Und ermüdet nicht im Gutes tun. Have that hope set before you. This is God's world. This isn't the enemy's world. Lass diese Hoffnung vor euren Augen sein. Das ist Gottes Welt, nicht die Welt des Feindes. This isn't the world of my own discouraged thoughts and my empty promises. Das ist nicht eine Welt meiner entmutigten Gedanken und meiner komischen Träume. The DNA is from God's character. Diese DNA leitet sich von Gottes Wesen her. He's the farmer. Er ist der Bauer. He's the one who has made this world this way. Er hat diese Welt auf diese Weise geschaffen. And so he speaks to us. Und so spricht er zu uns. And he gives us his word. Und er gibt uns sein Wort. To create faith in our mind. Um in unseren Gedanken und Gesinnungen Glauben zu schaffen. We come out of deception, so dass wir aus dieser Verirrung herauskommen. And we have the energy and the inspiration to act on his promises. Und dass wir dann diese Energie und auch Inspiration haben, um auf seinen Verheißungen zu gehen. And that's what leads me into this final part. We want to talk about sowing to the flesh or sowing to the spirit. Und das führt uns zu dem letzten Teil hier, wo es heißt, wir säen auf das Fleisch oder wir säen auf den Geist. Sowing to the flesh, I'm just going to be quick here. Auf sein Fleisch zu säen, und das möchte ich ganz schnell jetzt machen. It doesn't just mean, you know, adultery and drunkenness. Das bedeutet jetzt nicht bloß nur Trunksucht oder Ehebruch. I hope that's fairly obvious that those things lead to corruption. Also ich glaube, das ist sehr offensichtlich, dass diese Dinge zum Verderben führen. He's also talking about forms of legalism. Sondern es ist doch hier die Rede von Formen des gesetzlichen Seins, der Gesetzlichkeit. Going with ritual and ceremony rather than a living relationship with God. Sich mehr auf das Äußerliche zu stützen anstelle auf eine lebendige Beziehung mit Gott. And what I want to warn us about. Und worüber ich jetzt quasi euch warnen möchte, oder that can look pretty respectable a lot of times. Das kann manchmal sehr sehr ja, beeindruckend sein. Oder is that okay? I don't like beeindruckend. Respectable. Full respect. Also respektabel vielleicht, ja. Das kann sehr respektabel aussehen vielleicht. You know, very nice, like, hey, he looks good, you know, okay. He's ja, der schaut sehr gut going aus. Going to church. Er geht in die Gemeinde. He knew a couple of Bible verses when I talked to him last week. Kind of helped me out with Bible verses. Als ich letzte Woche mit ihm gesprochen habe, da hat er einige Bibelverse gewusst. Da hat er mir geholfen. Don't be deceived. Aber irrt euch nicht. Some of that is of the flesh entirely. Weil manches von diesen Dingen, das ist, kommt nur vom Fleisch. And that's a different sermon we'll talk about another time. Aber das ist eine andere Botschaft. What I want to get to more is sowing in the spirit. What's that like? Aber ich möchte mehr zu dem kommen, was es bedeutet, im Geist zu sehen. Go back to that DNA. Gehen wir zurück zu dieser DNA. Sowing in the spirit means this. Auf den Geist zu sehen bedeutet Folgendes. God speaks out of his true nature. Gott spricht von seinem wahren Wesen her. I'm using those words specifically because Pastor Rob used those words. Und ich verwende diese Worte ganz spezifisch, weil sie auch Pastor Rob verwendet. God speaks out of his true nature. Gott spricht von seiner wahren Natur her. And that creates faith in his people. Und das schafft den Glauben in seinen Menschen. And then when we act personally on that, und wenn wir dann auf diesem Glauben handeln, ganz that's persönlich, sowing to the Spirit, okay? Das bedeutet es, auf den Geist zu sehen. God gives us something on Sunday morning, he gives us something in our quiet time. Gott schenkt uns etwas am Sonntagmorgen, er schenkt uns etwas in unserer stillen Zeit. It's coming out of his true nature. Und das kommt aus seinem wahren Wesen heraus. And then I decide to act on that. Und dann entschließe ich mich, auf dieser Grundlage zu handeln. That's sowing to the Spirit. Das bedeutet es, auf den Geist zu sehen. That's farming in the DNA of the reality of God. Das bedeutet es, zu wirtschaften auf dieser DNA Gottes. And I want to look at a couple examples of how that works to kind of make it fit into our minds more, and then we'll start to close. Ich möchte ein paar Beispiele jetzt nennen, wie das funktioniert, und dann wollen wir abschließen. And I wrote like 85 of them, and I got to choose my favorite ones right now. Und ich habe 85 von diesen Beispielen mir rausgeschrieben, aber ich muss jetzt einige auswählen, die mir am liebsten sind. Let's start with one of my favorites. Wir wollen mit einem meiner Lieblingsprinzipien beginnen. And let's say this. Okay, let's compare sowing to the flesh and sowing to the spirit. Also wir wollen die beiden Dinge vergleichen, auf sein Fleisch zu sehen und auf seinen and Geist zu sehen. We use the example prayer. Verwenden wir das Gebet als Beispiel. So let's say you're praying. Also sagen wir, du betest. But you're praying because you ought to pray. Aber du betest, weil du beten sollst, yeah, musst. That gets the answer. Das ist diese Antwort. Because that's sowing to the flesh. Weil das bedeutet es, auf sein Fleisch zu sehen. Praying because I ought to pray. Zu beten, weil ich beten muss. Praying because I want my children to see that Dad prays. Zu beten, weil ich möchte, dass meine Kinder sehen, nun, der Papa praying betet. Because I get incredibly thrilled with myself if I've prayed 5 days in a row. Und zu beten, weil ich dann einen unglaublichen Kick daraus habe, wenn ich 5 Tage durchgebetet habe. That's sowing to the flesh. Das bedeutet es, auf sein Fleisch zu sehen. That's not the DNA of where we live. Das ist nicht diese DNA, in der wir leben. But how about this? Aber wie wär's mit dem? We think to ourselves, the true nature of God. Wir denken uns selbst, nun, das wahre Wesen Gottes. Why should I pray? Warum sollte ich beten? Well, the simple answer is because God hears. Nun, die einfache Antwort lautet, weil Gott zuhört. That's his true nature. Das ist sein wahres Wesen. And it should blow us away, really. Das sollte uns schon umhauen, eigentlich. God hears you. Gott hört dich. I bet you I can think of 5 people right now that don't ever hear me. Right? Ich könnte jetzt schon an 5 Menschen denken, die mich eigentlich nie hören. It seems like they just don't hear me. Es scheint so, als ob sie nie zuhören. As hard as I try, so sehr ich mich auch bemühe, I just don't see it like a result. Also ich sehe einfach kein Resultat. But God hears me. Aber Gott hört mich. God hears you. Gott hört dich. God hears. Gott hört. That's the DNA of where we live. Das ist die DNA, in der wir leben. So how about if when we pray, also wie wär's damit, wenn wir beten? We start not to please our flesh. Wir befriedigen da nicht unser Fleisch sozusagen. But we say to ourselves, because you hear, I'm going to pray to you. Sondern wir sagen, weil du hörst, deshalb werde ich heute zu dir beten. What should I say? Was soll ich da sagen? I like you. Ich mag dich. You know? Help me. Hilf mir. Thanks for your word. Danke für dein Wort. Are you hearing me? Hörst du mich? God, this is your true nature. Gott, das ist deine wahre Natur. God, thanks. Danke, Gott. Thanks for blessing me so much. Danke, dass du mich so sehr gesegnet hast. Und er hört. And that's praying in the spirit. Und das bedeutet es, im Geist zu beten. That's sowing into the DNA of where God has put us. Und das bedeutet es, auf dieser DNA zu säen, wo Gott uns hineingestellt hat. And I promise you, und ich habe euch verheißen, because the word promises you, weil das Wort euch das verheißt, you will reap dass, when you do that. Dass ihr ernten werdet, wenn ihr das tut. You will reap eternal life. Ihr werdet das ewige Leben ernten. Quoting Galatians. Jetzt zitieren das Galater. I'm starting to go over time now, but I want to give a couple examples. Nun, ich möchte ein paar weitere Beispiele geben. For prayer, I think my absolute favorite is, für das Gebet jetzt, glaube ich, mein absolutes Lieblingsgebet ist Hannah. Die Hannah. From the Old Testament, aus dem Alten Testament, who was barren, die also keine Frucht brachte, and she had a rival wife. Und sie hatte auch eine Rivalin. So a guy with 2 wives, also ein Mann mit 2 Frauen, one has children, one does not. Die eine hatte Kinder, die andere nicht. It said the rival wife really gave her a hard time. Und es heißt hier, dass ihr die Rivalin wirklich zusetzte. So what does sowing to the flesh mean in that situation? Also, was bedeutet es hier, auf sein Fleisch zu sehen? Well, she gets her fingernails growing nice and long. Nun, sie lässt ihre Fingernägel schön lange wachsen. And she's ready to just tear that other woman to Und shreds. Sie ist bereit, diese andere Frau dazu zerreißen. Maybe not literally with her fingers, right? Vielleicht nicht buchstäblich but mit ihren with her Fingern. Words, aber mit ihren with Worten, her looks, mit ihren Blicken, with speaking to the husband, in der Art und Weise, wie sie mit dem Ehemann spricht. I'm just gonna tear her to shreds. Ich werde sie zerreißen, in Fetzen That's sowing to the flesh. Das bedeutet es, auf sein Fleisch zu sehen. And maybe some of us would say, yeah, do it. You know, she deserves it. Ja, und vielleicht manche würden sagen, nun, mach nur, sie verdient es. Sometimes. Weil manches Mal schaut es so aus, als ob es in Ordnung ist. You shouldn't take that as a Christian. Ja, das solltest du als Christ nicht aushalten. We're sons and daughters of the King, for crying out loud. We're sons and daughters of the King. Wir sind Söhne und Töchter des Königs. And other people can even encourage us in this sowing to the flesh. Und andere ermutigen uns gar nicht. But what does she do instead? Also die ermutigen uns in diesem Säen des Geistes. Aber was macht sie an dieser Stelle? Sie sät im Geist. She believes that God hears. Sie betet und glaubt, dass Gott hört. Yeah? She believes that God hears her prayer. Sie glaubt, dass Gott ihre Gebete hört. Barren, second wife, nobody in Israel, and God hears. Eine unfruchtbare Frau und Gott hört aber. And she's consistent with it too, year after year. She goes on with it year after year. Und das macht sie jahrelang. And then God does his thing, you know. Und dann kommt Gott. And you probably know the end of the story. We'll save time on that. Ihr kennt das Ende der Geschichte. But that's for prayer. Aber das in Bezug auf How das Gebet. How about for Bible reading itself? It's pretty similar. Nun, wie wär's mit dem Bibellesen? Das ist dem sehr ähnlich. We can do it out of 100 reasons that aren't right. Wir könnten das aus hunderterlei Gründen tun, die nicht richtig sind. And because they're not right, it's not sowing to the Spirit, and there's not a blessing in it. Und weil sie eben nicht richtig sind, bedeutet es, nicht auf den Geist zu sehen, und es gibt auch keinen Segen darin. And pretty soon, because you recognize there's no blessing in it, you're like, whatever, put that away. Und sehr schnell erkennst du, dass es keinen Segen dabei gibt, und du legst dieses Buch schnell weg. But how about if we think of the true nature of God? Aber wie wär's, wenn wir an das wahre Wesen Gottes denken? And we think, God speaks. Und uns denken, nun, Gott spricht. That's his nature. Das ist er. And specifically, he has done it. He's put his word between mankind and himself. Und ganz spezifisch, er hat sein Wort zwischen uns und sich gestellt. He's a revealing God. Er ist ein sich offenbarender Gott. He speaks to us and reveals his character to us. Er spricht zu uns und er offenbart seinen Charakter. So when we go to our Bible reading, also wenn es zum Bibellesen geht. Not out of legalism, please. Bitte nicht aus der Gesetzlichkeit heraus. Not out of some kind of feeling of self-discipline for me, Mr. Christian. Und auch nicht bitte aus einem Art sich selbst disziplinieren heraus. Ich, der Herr But Christ. When we go, just simply check ourselves. Sondern dass wir uns einfach simpel überprüfen. Have I checked to say God speaks right before I open this word? God, I trust that your true nature. You speak. Habe ich zum Beispiel vor dem Öffnen der Schrift gesagt, Gott, du sprichst. Das ist deine Natur. Du sprichst. Let me pick out another one here. How about we'll use another woman? How about obeying? Wir wollen uns noch mit dem Thema des Gehorsams beschäftigen. With obeying, I think we can consider this aspect of the nature of God. Ich glaube, wir könnten uns da diesem Aspekt der Natur Gottes zuwenden. Well, first of all, let's say when we obey many times, once again, it can be of the flesh. Nun, zunächst einmal, ich glaube, in vielerlei Weise kann es wieder aus dem Fleisch heraus geschehen, zu gehorchen. You know, sowing to the flesh means obeying because oh, I just have to do this, so I'll do it. Also zum Beispiel im Fleisch da zu sehen in Bezug auf den Gehorsam bedeutet, ich muss gehorchen, weil das muss ich eben. But what if we think about it differently? Aber wie wäre es, wenn wir das anders betrachten? What if we think about his true nature is that he is a good shepherd? Wie wäre es, wenn wir uns darüber Gedanken machen, dass seine wahre Natur die ist eines guten Hirten? And as a good shepherd, he leads us. Und als guter Hirte leitet er uns. He leads us. And beside the still waters, he makes us lie down in green pastures. Und er leitet uns zu den stillen Wassern und dort lässt er uns auf einer grünen Wiese ruhen. He restores my soul when he leads me. Und er stellt meine Seele wieder her in diesem Leiten. And so when we get that prompting from the Holy Spirit, und wenn wir das vom Heiligen Geist so empfangen, that leading that says obey this right now. Also dieses Leiten, dann heißt es gehorche dem. Try to think of his quality as a good shepherd. Denkt an ihn in dieser Qualität des guten Hirtens. In this example, I think of the widow at Zarephath. Und ich glaube, das ist auch das Beispiel von der Witwe der Zarephath. And I could get carried away on this story and do a whole nother sermon easily. Also ich könnte jetzt sehr leicht gleich eine ganze andere Botschaft über diese Geschichte erzählen. I find so much in it. Weil ich darin so viele vorfinde. But the part I want to say to you right now, aber das, was ich euch jetzt mitteilen möchte, Elijah, wie der Herr zum Elisa gesprochen hat, go out of Israel, zieh hinaus aus Israel, and there's a widow there at Zarephath, und da gibt es eine Witwe dort in Zarephath, and I have commanded her to provide food for you. Und ich habe ihr befohlen, für dich Nahrung zu beschaffen. You should underline that phrase. Das solltet ihr euch unterstreichen. 1 Kings 17, actually 16 or something. Let me see. Also 1. Könige 17, also 17. I have commanded her to provide food for you. Also ich habe ihr befohlen, für dich Nahrung zu schaffen. But watch how. Aber schaut einmal wie. Elijah goes. Der Elisa geht. And he sees a widow. Und er zieht dorthin und sieht die Witwe. And so he says, are you the one that God commanded to provide food for me? Bist dujenige, der befohlen wurde, dass du für mich Nahrung haben sollst? No, he doesn't say that. Nein, das sagt er nicht. He says to this widow, er sagt zu dieser Witwe, could you give me some water? Könntest du mir etwas Wasser geben? And she does it. Und sie macht es. And he's thinking, yeah, I bet it's her. Give me some food too, please. Aber gib mir auch etwas Nahrung, sagt er zu ihr. And she says, sir, und sie sagt, mein Herr, you've come at a bad time. Sie sind zu einem schlechten Zeitpunkt gekommen. Ich bin gerade dabei, das letzte Essen für mich und meine Kinder herzurichten und dann werden wir sterben. And Elijah says, make me a meal first. Und Elia sagt, mache mir zuerst etwas zu essen. And your flour and your oil will not run out. Und dein Mehl und dein Öl werden nicht versiegen. Now how does she sow to the flesh or the spirit in that case? Wie könnte sie in diesem Fall auf sein Fleisch, auf ihr Fleisch sehen oder auf den Geist sehen? How did God command her? Es ist sehr interessant. Wie hat Gott ihr das befohlen? God said, I have commanded her to provide food for you. Gott sagt, ich habe ihr befohlen, für dich Nahrung zu schaffen. How did he do that? Wie hat er das gemacht? He did it in this manner. Er hat es auf folgende Weise getan. He said, do this. Er hat gesagt, mach Folgendes. Provide for this person in this way through this test. Also sorge für diesen Menschen vor durch diese Prüfung. And so she sows to the spirit in that case because God by commanding her has put something in her heart. Und so sät sie auf den Geist in dieser Situation, weil Gott hat ihr da durch dieses Gebieten etwas aufs Herz gelegt. That prompts her to obey in that moment. Welches sie dann sofort dazu drängt in diesem Moment zu gehorchen. What's that prompt that's happening in your mind and heart at times? Nun, was ist das, was euch da im Herzen dann oft dazu drängt? And are you obeying it? Und gehorcht ihr dann das? Are you learning to get into sync with that prompting in your heart and spirit? Und lernt ihr es dann, auf dieses Drängen in eurem Herzen zu horchen? Okay. Let me do two more. Zwei weitere Beispiele noch. I just want to mention this one. How about Sabbath rest? Wie wäre es mit der Sabbatruhe? And you gotta be careful here, because you could turn this into legalism so quickly. Und da muss man vorsichtig sein, weil das kann so schnell in die Gesetzlichkeit umschlagen. But what did Jesus say about the Sabbath? Aber was hat Jesus über den Sabbat gesagt? He said the Sabbath was made for man. Er hat gesagt, der Sabbat wurde für den Menschen geschaffen. The Sabbath was made for you. Der Sabbat wurde für euch geschaffen. In the DNA that God has given this place. In dieser DNA, die Gott diesen Platz gegeben hat. We see that he provides. That's what the Sabbath is all about. Also, das sehen wir, dass er Vorsorge trifft. Das ist es. Darum geht es beim Sabbat. He provides. Er trifft Vorsorge. And he calls his people to stop. Und er beruft sein Volk. Once every 7 days. Innezuhalten, einmal pro Woche. And recognize his provision. Und da seine Vorsorge zu erkennen. So don't turn that into legalism. Also, vertret das nicht in die Gesetzlichkeit. And we're not going to start this weird new thing about it. Und wir wollen das jetzt nicht so, diese seltsame Sache da beginnen in Bezug auf das. I encourage you really to think through, okay, on that Sunday, I'm going to have a Sabbath, I'm going to rest. Aber ich möchte euch dazu ermutigen zu sagen, an diesem Sonntag werde ich ruhen, da werde ich einen Sabbat halten. I'm not going to try to catch up on all my work. Und ich werde nicht versuchen, da alle meine Arbeit noch zu tun. I'm not going to sit at the computer and write all those emails that I couldn't get to earlier. Und werde nicht all diese E-Mails jetzt schreiben und am Computer sitzen, die ich eben vorher nicht schreiben konnte. Pre-plan your Sunday once or twice, just for rest. Plant eure Sonntage im Voraus. And do it sowing to his character, not to the flesh. Und macht das auf sein Wesen hin sähend, nicht auf euer Fleisch. That he provides. Dass er Vorsorge trifft. That he knows your needs, dass er eure Nöte kennt. But he calls you to stop once a week because you won't stop. Probably. Aber dass er euch dazu beruft, einmal pro Woche innezuhalten, weil ihr werdet vielleicht nicht innehalten. And the final one, how about rejoicing in tribulation? Und der letzte Punkt, wie wäre es mit sich in der Trübsal zu erfreuen? In this one I think of Paul and Silas. Da denke ich an Paulus und Silas. And there's so many different examples. Und es gibt so viele ähnliche Beispiele. But you remember how they got beaten in Philippi. Aber ihr erinnert euch an das, wie sie geschlagen wurden in Philippi. And you know how brutal that must have been to be beaten with rods on your back. Und wie brutal das gewesen sein mag, mit diesen Stöcken auf den Rücken geschlagen zu werden. Wounded. Wenn man verletzt wurde. Bleeding. Blutend. And your body aching. Und dein Leib ja schmerzt. And so we picture Paul and Silas in jail. Also wir stellen uns nun den Paulus und den Silas vor, wie sie im Gefängnis sitzen. Oh, just groaning in pain, you know. Und wie sie stöhnen. And Paul says to Silas. Und der Paulus sagt zu Silas. Hey Silas. Hey Silas. Silas. Silas. Are you asleep? Schläfst du? Silas says yes. Und Silas sagt ja. Come on. Silas, come, you come, awake? Silas, bist du munter? Paul, leave me alone. I'm dying over here. Paulus, lass I'm just mich going in to my grave. Ich sterbe. Be quiet gerade. For once. Also bitte sei ruhig. And Paul says, Silas. Und Paulus sagt, Silas. It's like, komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. And Silas is like, shut up, Paul. Und der Silas sagt vielleicht, stop hör auf, it. Hör auf. Just stop it. Hör auf, halt die Klappe. Komm. Jetzt ist die Zeit. Gib ihm dein Herz. And Silas is like, stop it, you're driving me crazy. Und Silas sagt vielleicht, hör auf, du machst mich verrückt. And Paul's starting to sow to the spirit. Und Paulus beginnt auf den Geist zu sehen. And there's pain. Und jetzt, sie haben Schmerzen. And he's thinking a thousand things. Sie denken an tausenderlei Dinge. And Satan is in the situation to deceive. Und Satan ist da drinnen in dieser Situation, um zu täuschen. Come on, Silas. Komm, Silas. Don't make me sing this whole song alone. Lass mich nicht dieses ganze Lied allein Calm. Singen. Calm. Komm. And Silas starts to sow to the Spirit. Und Silas beginnt, auf den Geist zu sehen. Okay, yeah, jetzt ist die Zeit. We're waiting on. Now's the time. And they start to sing. Worship me. Und sie beginnen and they're sowing to the singen. Spirit of God. Und sie beginnen, auf den Geist Gottes zu sehen. And they're sowing to what about His nature? Und sie sehen auf what, seinem Wesen gegründet. Und was machen sie da, indem what sie sehen? They see that no one else in that jail sees? Was haben sie da gesehen in diesem Gefängnis, was all die anderen nicht gesehen what haben? Has God put into their heart and spirit? Was hat Gott in ihre Herzen und in ihren Geist da gelegt? That God has won. Dass won. Gott, dass er gewonnen hat. He's the victor. Dass er der Sieger ist. He's overcome. Dass er überwunden hat. And by faith he's making us overcomers. Und dass er uns im Glauben zu Überwindern macht. Komm. Kommt. Yes, it's the time. Come, now's the time. We beten on. We worship. But not this Zeit. Aber nicht. Not this one. Aber nicht diese. Why do we say that? Also warum sagen wir das? Why do we say that? Warum sagen wir why das? Do we allow that deception? Warum lassen wir diese yes. Täuschung zu? Jetzt. Because he's now. The overcomer. Weil er ist der Überwinder. He can't lose. Und er kann nicht verlieren. He can't get mocked. Er kann nicht gespottet werden. His system can't break down. Dieses System lässt sich nicht zerstören. And he inhabits the praise of his people. Und er wohnt im Lobpreis seiner Menschen. And it's hard to imagine God's mind. Und es ist schwer, sich die Gesinnung Gottes vorzustellen. But we're not his robots, right? Aber wir sind nicht seine Roboter. And when he sees those two start to sing, und wenn er auf die zwei blickt, wie sie da zu singen beginnen, he's like, okay, gotta do something here. Dann we gotta er quasi, do something big. Er sagt, jetzt müssen wir was Großes tun. This is great. Das ist wunderbar, this großartig. Is amazing faith. Das ist wirklich erstaunlicher Glaube. That's my DNA. They're singing to da, my DNA. Da ist meine DNA im Wirken. They know that I'm an overcomer. Sie wissen, dass ich der Überwindende bin. We gotta do something big here. Jetzt müssen wir was Großes tun. And the place starts to shake. Und es beginnt, die Erde zu wackeln dort. Now did God just, you know, do that just in a strange, joyless way? Glaubt ihr, dass Gott das auf seltsame, freudlose Weise getan hat? I think he's shaking that place with joy. Ich glaube, er hat diesen Ort mit der Freude wachgerüttelt. He's saying they're sowing to my DNA. Die sehen auf meine DNA. They're sowing to my spirit. Sie sehen auf meinen Geist. They're sowing in faith. Sie sehen im Glauben. I want them to reap right now. No möchte, waiting for these people. Ich möchte, dass die jetzt ernten. Let them reap. Kein Zuwarten mehr. Shake those walls. Wir wollen sie knock wirklich, those things down. Wir wollen sie ernten lassen. I want them to brech see diese Mauern it. I want auf. Everybody to see ich möchte, dass das this jeder is sieht. My character. Dass da das mein Wesen. I've overcome. Ich bin ein Überwinder. I'm the victor over all of these things. Und ich bin der Sieger über and all diese Dinge. And Silas are singing, and the place falls und apart. Paulus und Silas singen und dieser ganze Ort wird verwandelt. And souls get saved. Und Seelen werden errettet. And it's such a blessing. Und das ist solch ein Segen. And they reaped because they sowed. Und sie haben geerntet, weil sie gesät haben. We live right there. Und da leben wir, Leute. We live right there in the world that God has made. Da leben wir in dieser Welt, die Gott gemacht hat. And we sow to the Spirit in faith. Und wir sehen im Geist. We sow to His true nature. In dem Glauben. Wir sehen auf seiner wahren Natur gegründet. And then we reap. Und dann ernten wir. You will reap. Ihr werdet ernten. Don't get tired. Ermüdet nicht. You're gonna reap. Ihr werdet ernten. Don't give up. Gebt nicht auf. Don't give up now, of all things. Gebt jetzt nicht auf. You've already come this far. So weit seid ihr schon gegangen. I've been in this how many years? A long time. Ich bin jetzt schon sehr lange Let's in dieser 36 Sache. 36 years. Sagen wir 36 Jahre. Maybe 38. Vielleicht. I was a really little kid when I got scared of hell. Vielleicht schon 38 Jahre. Als ganz kleiner Junge hatte ich schon Angst vor der Hölle. But it took me a longer time. Not to just be scared of hell. Aber es hat mich viel länger dann gebraucht, nicht nur bloß Angst vor der Hölle zu haben, caught up with God. Sondern von Gott ergriffen zu werden. And I'm not going to give up now. Und ich werde jetzt nicht aufgeben. Because when I sow, I reap. Weil wenn ich sehe, dann werde ich auch ernten. And you will too. Und ihr auch. I think the band's going to come back up for a minute. Ich glaube, dass die Band jetzt wieder kommen wird. Lead us in some worship and think upon these things and sing the songs with your whole heart. Wir wollen jetzt einige Anbetungslieder singen und wollen über diese Dinge nachdenken. Father, thank you so much. Vater, danke so sehr. That we can lay it all before you at your feet. Dass wir alles vor deine Füße legen können. And Father, thank you that you see beyond the sin. Und danke Vater, dass du jenseits unserer Sünde siehst. And you see worthy people because of the blood of Jesus Christ. Und du siehst würdige Menschen wegen dem Blut Jesu Christi. And Lord, you desire to restore our souls. Und Herr, du sehnst dich danach, uns alle wiederherzustellen. In fact, there's a great promise from your scripture. Und es gibt eine große Verheißung in deiner Schrift. Your eyes are wandering throughout the earth. Und deine Augen wandern durch die Erde. And Lord, you're looking for those that call upon your name. Und du suchst die Menschen, die deinen Namen rufen. And those are the people that you're going to give strength to. Those are the people to whom you will give strength. Und das sind die Menschen, denen du Stärke geben wirst. Thank you, Lord, that you don't want us to be weary. Dass du nicht möchtest, dass wir müde werden. You restore our soul. Du stellst uns wieder her. You prepare us for service. Und du bereitest uns vor für den Dienst. Oh, Lord, we love you. Herr, wir lieben dich. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen.